Hallo und herzlich willkommen zum 49. Conancast. Heute geht es um die Nachbesprechung des 73. Manga-Bandes. Da hatten wir ja schon mal einen Podcast zu veröffentlicht und da wir da sehr unter Zeitdruck geraten sind, haben wir uns damals dazu entschlossen, noch einen zweiten Podcast dazu zu veröffentlichen. Und den nehmen wir jetzt hier und heute auf und wollen noch einmal unsere letzten Gedanken zu Band 73 niederlegen, noch ein paar Hintergrundinformationen aus Japan geben, die man so als deutscher Fan vielleicht nicht weiß, wenn man den Band hier in Deutschland liest. Und zudem gibt es am Ende des Podcasts auch noch einen Ausblick auf die kommenden Bände, die es hier so in Deutschland geben wird. Ja, und natürlich bin ich nicht alleine da, sondern auch Marcel ist heute mit dabei. Ja, hallihallo. Ja, und darüber hinaus ist heute auch noch Clemens anwesend. Seid gegrüßt. Ja, und da würde ich gleich nochmal direkt mit dem Band anfangen. Also wir hatten den ja schon besprochen. Das sind wie immer 11 Kapitel mit, ich meine, 4 unterschiedlichen Fällen, wobei der erste im vorigen Band begann und der letzte wird mit einem Kapitel noch im kommenden Band aufgelöst. Ja, so. Was es da noch als Sonderinformation aus Japan dazu gibt, ich kann ja gleich mal direkt dazu anfangen, das ist beim Wächter der Zeit. Es gibt in Japan nämlich immer bei der Veröffentlichung der Shonen Sunday veröffentlicht Aoyama immer einen speziellen Spruch, den er über Aihaibara sagen lässt auf der Website, ich meine der Shonen Sunday. Ich bin mir nicht, ich glaube Marcel kennt sich da genauer aus. Ich glaube, er hat da sogar eine eigene Website für, die heißt, glaube ich, Sherrys Monolog. Und da macht er halt jede Woche immer so einen Satz zum aktuellen Kapitel. Ja, genau. Also auf jeden Fall gibt es jede Woche in Japan ein, oder im Internet, im japanischen Internet, okay, Internet ist international, ein Spruch zum aktuellen Manga-Kapitel, weil die Fälle ja in Japan immer wöchentlich veröffentlicht werden. Das heißt, es erscheint erst Fall 1 in diesem Fall, dann Fall 2, nee, eine Woche später gibt es mal eine Pause, vielleicht auch noch dazwischen. Und dementsprechend gibt es zu jedem Fall einen neuen Spruch. Es sind jetzt allerdings nicht alle Sprüche zu diesem Band bekannt, also zu jedem Kapitel, sondern nur einige. Zum Beispiel sagte er bei Fall 2, was ja die Auflösung des Wächter der Zeitsfall ist, sagte er, das ist alles, also sagte Aihaibara, das ist alles nur passiert, weil du mitten in der Nacht Bücher liest. Ja. Bei Fall 3 mit dem Rahmen, also die Sprüche sind teilweise auch mal ein bisschen irrelevant, aber es sind natürlich Hintergrundinformationen aus Japan, kann euch ja interessieren, wenn nicht, könnt ihr gerne weghören. Nee, bei Fall 3 sagte Sherry oder Ai, Rahmen ist lecker, macht aber dick. Bei Fall ja, das kann ich bestätigen. Ja, ich glaube, Rahmen ist ja so eine Speise, die vor allem in Schnellrestaurants in Japan gegessen wird, wenn ich mich da nicht irre, oder? Ja, das ist so eine Art Fastfood-Essen, genau. Ja, genau. Also praktisch. Das ist also so, genau, diese Nudelsuppe oder. Der japanische Hamburger, wenn man so will. Ja. Oder Big Mac, ohne hier Werbung für eine bestimmte Lebensmittelkette. Das ist keine Lebensmittelkette, eine Fastfood-Kette zu machen. Da gehen wir doch lieber zu Welcome Burgers, die nee. Ach ja. Eine Anlehnung aus einem Subaru Occhia-Fall. Ja, könnt ihr es gerne nachblättern, das war in Band 61 mit den Papierfliegern. Ja. War es 61? Ja. Genau, Fall 4, das war ja Nur der Rahmenfall ging da weiter, nicht denn? Genau. Da sagte er dann offensichtlich, oder er, sie, offensichtlich wird diese Woche ein neuer weiblicher Gehilfe erscheinen. Das kann man natürlich auf Aoyama selber beziehen, indem da ein neuer Gehilfe, also Assistent, an den Manga mitarbeiten könnte, wobei wir da keine genauen Informationen haben, denke ich. Oder man interpretiert das so, dass bald ein neuer Gehilfe eben im Manga auftauchen wird. Und da ist natürlich die Verbindung zu Masumi Sera direkt gegeben, die ja dann 2 Wochen später allerdings erst erscheint. Ja. Und dann gibt's noch einen, haben wir noch einen zu Fall 10, das ist ganz am Ende des Bandes, mit als dann Conan wieder als Shinichi übers Telefon zu Sera, Ran und Kogoro in der Detektei Kontakt aufnimmt, als gerade die Geiselnahme stattfindet, da spricht Sherry dann: Kudo, tauchst du nicht zu häufig auf? Ja. Und das ist natürlich auch wieder ein indirekter Hinweis darauf. Ich finde es immer ganz lustig, dass Aoyama etwas zeichnet und dann direkt durch Sherry über diesen Monolog sozusagen das widerlegt, was er eigentlich macht. Also er lässt ja Shinichi viel zu häufig auftauchen. Das ist fast schon übertrieben. Der taucht ja in jedem Fall da bisher mit Sera auf. Das ist ziemlich offensichtlich. Und als Sherry sagt er dann: Kudo, tauchst du nicht zu häufig auf? Also man wird da praktisch schon auf diese Gegensätze hinge... Man muss da eigentlich drauf aufmerksam werden. Und das ist natürlich auch so ein Hinweis an die Leser, dass da irgendwas nicht stimmen kann, was Aoyama da selber macht. Ja, also ich persönlich habe das ja noch nicht gewusst, dass der Aihaibara dazu verwendet. Aber ich finde es auch gut. Und man sieht ja, man weiß ja auch, dass er eine gewisse Verbindung mit diesem Charakter hat und auch etwas Besonderes vorhergesagt hat zum Charakter in Verbindung mit dem neuen Charakter, der jetzt in diesem Fall aufgetreten ist, nämlich Masumi Sera. Ja, genau, da nimmst du praktisch schon das Wort aus der Hand. Ja, oder aus dem Mund, eher gesagt. Ich will aber gerne nochmal die Chronologie des Auftretens des neuen Charakters Sera, den ja viele von euch sicherlich als das Highlight von Band 73 empfunden haben dürften. Für mich war es eigentlich eher der Rahmenfall, muss ich ganz ehrlich sagen, weil bei Sera kommen später noch deutlich interessantere Fälle. Kann ich schon mal so vorwegnehmen, ohne jetzt hier groß zu spoilern, was es denn sein wird. Ja, die Chronologie... Genau, das... Ja? Nee, genau, das war ja auch Mut zu maßen, dass dieser Charakter noch sicher noch einiges kommen wird. Ja, das wird es im nächsten Band noch nicht direkt deutlich, aber in den kommenden Bänden wird eben immer mehr klar, dass Masumi Sera dann auch fester Bestandteil der Serie wird. Und viele Fans dürfte das ja auch sicherlich schon aufgefallen sein. Zum Beispiel haben wir bei unserer Facebook-Seite Conan News auch Masumi Sera seit einiger Zeit schon als Titelbild drin in ihrem Jeet Kune Do, in ihrer Jeet Kune Do-Position. Und dementsprechend nimmt sie schon einen relativ großen Platz in der Serie seit neuestem ein. Das kann man, glaube ich, hier schon sagen, ohne zu viel zu verraten. Nun ja, also bei Fall 6, wo Sera das erste Mal auftritt, das ist überhaupt Kapitel 769, wer das wissen will. Stimmt gar nicht, oder? 768 ist das, oha. Ja, dort ist ja Colin auf dem Cover schon zu sehen und er hält seine linke Hand in der hinteren Hosentasche, auf der die Flagge Großbritanniens abgedruckt, wenn man das so sagen kann, ist. Und da wurde natürlich bei uns im Forum damals schon sehr viel spekuliert, was es denn mit dieser Großbritannien-Flagge auf sich haben könnte. Und ja, da wurde nach einer möglichen Verbindung zum London-Fall auch gesucht, der noch gar nicht allzu lange her ist, Band 72 oder 71 eben. Und es kann natürlich sein, dass Sera irgendwie beim London-Fall auf Conan aufmerksam geworden ist und dementsprechend jetzt den Weg nach Japan gesucht hat, um dort irgendwie mitzuwirken. Das ist soweit noch eine mögliche Spekulation. Zudem, wenn man sich das erste Kapitel mit Sera durchliest, fällt auf, dass Sera keine Namensbox hat. Also es wird nicht klar, wie alt Sera ist, welches Geschlecht sie wirklich hat und was für einen Beruf sie hat, was sie macht. Ja, von daher wird das erst noch offen gelassen und erst später erklärt Aoyama dann über einen Twitter-Eintrag damals. Es gibt einen japanischen Twitter-Account von Conan selber, wo er immer ein paar belanglose Sachen postet. Also natürlich nicht Conan selber, sondern irgendwelche Assistenten oder sonst was. Conan-File heißt der, also File für Datei oder Kapitel oder keine Ahnung was. Genau, das wird ja von den Mitarbeitern Aoyamas verwaltet, oder? Ja, auf jeden Fall von der Shonen Sunday oder irgendwo von irgendwelchen offiziellen Seiten, soweit ich das weiß. Ja, da gibt er dann an, dass der Charakter weiblich ist und Sera sie sich den Namen Sera merken sollten. Damit ist natürlich schon ein erster Hinweis gegeben. Und ja, im dritten Kapitel des ersten Falls mit Sera wird dann natürlich auch deutlich, dass Sera weiblich ist und mit Vornamen auch Masumi heißt. Also Masumi Sera, weiblich. Ja. Was natürlich auch noch zur Großbritannien-Flagge dazu gesagt werden muss, ist natürlich, dass Sera, als sie die Schlussfolgerung beendet und angibt, dass sie den Fall gelöst hat, verwendet sie den englischen Ausdruck Case Closed, der überhaupt auch der amerikanische Name der Serie Detective Conan ist, und verweist damit nochmal wieder auf ihre mögliche Herkunft aus Großbritannien oder ihren Bezug zur englischen Sprache auf jeden Fall. Ja, könnte ja eine Verbindung auch zu James Black sein, nicht wahr, Clemens? Genau, das ist sehr wohl zu vermuten, und ich denke, da wird sich auch noch einiges ergeben, denn wie wir in den kommenden Fällen, in einem kommenden Fall erfahren, wird sich da noch einiges tun. Ja, und mich interessiert ja auch, was Sera eigentlich so beruflich macht. Also sie stellt sich ja eigentlich als Detektiv denn vor, aber sie meint ja, sie hat schon viele solche Selbstmordszenen und so gesehen, also... Na, ob sie wirklich Detektiv ist, ich bin mir da nicht sicher. Mal gucken. Ja, sie gibt ja auch am Anfang des darauffolgenden Falls bei der Geiselnahme, als sie noch in der Schule ist, wird sie auch von den Mitschülern ausgefragt, wo sie denn wohne. Und da antwortet sie, dass sie in einem Hotel wohnt, was natürlich auch stimmt. Sie zieht nämlich in dieses Heide-Hotel ein, wo der letzte Fall stattfand. Und auch gibt sie einige Informationen zu ihrer Herkunft und ihrem persönlichen Hintergrund preis, die eventuell auch in Zukunft noch eine Rolle spielen könnten bei der Entwicklung der Serie. So viel kann ich mal verraten. Also wer da bisher sehr detailliert mitgelesen hat, der könnte da seine speziellen Schlussfolgerungen schon aufstellen, will ich mal so sagen. Wer es nicht gemacht hat, der wird natürlich im Laufe der Zeit auch noch immer stärkere Hinweise erhalten. Also ist kein Abbruch, wenn ihr das jetzt nicht herausfindet. Das ist natürlich die Serie Detective Conan. Da wird erst ein kleiner Hinweis gegeben, dann wird der Hinweis wiederholt, ein bisschen größer gemacht, und da irgendwann finden es dann irgendwann alle raus. So ist das natürlich immer gewesen. Das Heido Hotel ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem Heido City Hotel, in dem Fall mit Pisco und Vineyard von früher. Also hierbei handelt es sich nicht um dieses Hotel. Das merkt man auch an der äußeren Baustruktur, im baulichen Merkmal. Hier wird dann eben wieder dieses Stadtviertel als Name des Hotels benutzt. Ja, genau, beim Heido City Hotel gab es da schon sehr interessante Fälle. Zum einen eben ja, das zwei, genau. Wiedersehen mit den Männern in Schwarz und dann auch noch der White Day Fall, meine ich, wo Kogoro dort auf eine Festlichkeit eingeladen wurde, wo er noch diese lustige Werbung mit Yoko Okino gemacht hatte vorher. Da erinnere ich mich immer gut dran, naja. Ja, die mit der Schokolade, genau. Ja, genau, mit dem Helikopter. Süß und was abgedreht. Was war damit? Das war ja dieser Fall, wo es um süß-saure Sachen geht. Das war überhaupt auch der letzte Auftritt von Sato für eine ziemlich lange Zeit damals gewesen. Ja, da war doch irgendwie so ein Wortspiel, nicht? Das war doch spicy, also scharf. Ja, und ja. Und Spy für Spion. Ja. Wie hatten die das denn in der deutschen Version übernommen? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Da müssten wir nochmal in unseren Archiven Kram. Nee. Mich erinnert die Ehefrau des Verstorbenen in diesem White Day Fall an die Verstorbene des ersten Falles in Band 73. Ja, genau. Beide sind relativ so edle Damen, kann man sagen. Und ja, irgendwie sind die so, ich glaube, die Haarfarbe war anders, ne, aber sonst. Ja, genau. Ich habe das nicht mehr so ganz vor Augen. Allerdings mit deiner Annahme, dass sie beide sehr edel sind und eher der höheren Klasse angehören, hast natürlich vollkommen recht. Also da ist immer eine gewisse Ähnlichkeit gegeben. Wir hatten ja damals auch schon andere ähnliche Charaktere besprochen. Es gibt natürlich immer wieder Anspielungen dadurch, dass es schon so viele Fälle gibt, so viele Charaktere. Da müssen sich einige natürlich zwangsläufig irgendwie doppeln oder ähnlich sehen. Ist nicht schlimm, solange die Hauptcharaktere immer eine gewisse Differenz haben. Individualität besitzen, ja. Zum Beispiel, Eske erinnert mich zum Beispiel auch immer ziemlich stark an Conan, muss ich ganz ehrlich, oder Shinichi, muss ich ehrlich sagen. Also, so eine, aber in den Haaren gibt es dann doch noch so kleine Ecken, wo man das dann unterscheiden kann. Also, ja. Ja, vor allem, wie du sagst, unter so ähnlich Altrigen oder Gleichaltrigen sogar, diese gesamte Jugend, oder wie sagt man, junge Erwachsene in Detective Conan, wenn man da ein bisschen den Haartyp oder den Teint, wie bei Heiji Hattori, ändert, schon sehen die sich zum Verwechseln ähnlich. Oder ja, sogar genau. Fast genauso. Also es ist irgendwie alles so ein ähnliches Schema, was benutzt wird. Genauso wie bei beim Briten kann man sagen, jetzt komme ich nicht auf den Namen, den blondhaarigen Watson-Träger. Saguro Hakuba meinst du? Genau, Saguro Hakuba, ja. Genau, und da hat er einen anderen Haartyp mit einem Spoiler-Charakter ähnlich. Und ja. Auf den wollte ich eigentlich nicht zu sprechen kommen, aber ja. Zum Beispiel mit Masumi Sera, wenn ich das nochmal jetzt anführen darf, weil das ja ein ziemlich aktuelles Thema für alle Fans des deutschen Mangas ist. Sera hat ja immer den Hut, der auch einen, oder die Kopfbedeckung, um das mal neutral auszudrücken, ich weiß nicht, ob man das als Hut klassifizieren kann, ich denke mal schon. Das ist ja so ein Merkmal, das nur sie besitzt. Okay, Heiji hat eine Kappe. Das ist eine Kappe, ja. Und aber als, oder als, eine Schirmmütze. Ja, nicht. Eine Megumi, ja. Einfach aus seinen berühmten Hut. Wir können jetzt hier streiten, okay. Das können wir dann im Wiki machen, da können wir alles ganz genau klassifizieren. Nein. Ja, der Hut ist natürlich ein sehr auffallendes Merkmal. Und dadurch, dass er eben auch schon auf dem Cover des Bandes zu sehen ist und auch beim ersten Kapitel, wo sie auftritt, und ich glaube auch bei den weiteren, ist, und dass sie den natürlich immer trägt, ist natürlich schon ein sehr auffallendes Merkmal, weil das Sera natürlich auch von anderen Personen im Manga unterscheidet. Ja. Allerdings ist sie dann eben in der Schule verständlicherweise dann ohne, zum ersten Mal dann auch, denke ich, ohne ihren Hut zu sehen. Ja, genau. Und im zweiten Fall ist, glaube ich, auch kein Hut mit anwesend. Oder? Genau, da kommt sie ja von der Schule zusammen mit Ran Mori und trägt ihre Uniform, genau. Und da der Fall ja auch dort noch mit ihrer Uniform endet, wird da der Hut auch nicht mehr vorkommen können. Ja. Ansonsten hat ja nur Shuichi Akai seine Mütze, ne? Die er sehr gerne trägt. Stimmt, da war irgendwas, oder? Ich habe jetzt, Akai ist schon wieder so ein Begriff. Ja, so ein der aus vergangenen Charakter Zeiten. Vergangener Zeitung, ja. Zeiten, ja. Das ist ja schon Ewigkeiten her, muss man sagen. Also Band, wenn man mal guckt, Band 59 wurde ganz am Anfang umgebracht. Das ist jetzt schon 14 Bände dann her, wenn ich mich nicht gerechnet habe. Und das ist auch in Jahren umgerechnet schon eine lange Zeit. Ja, und der Name Akai hat eine Kappe und keinen Hut. Stimmt, der hat ja auch so eine Mütze wie Mütze, Kopfbedeckung wie Schirmmütze wie Heiji, ja. Ja, genau. Nur die hat er dann auch schwarz, oder? Ja, so dunkelblau oder schwarz, so glaube ich. Ja, dunkel, ja, stimmt. Ja. Ja, wegen der Mütze bei Akai war das dann eben nur, dass er hat sie, glaube ich, immer getragen. Ich erinnere mich nicht an einen Moment, wenn ich das jetzt mal sagen darf, an den Akai nicht seine Mütze getragen hat. Also eine. Also mit Haaren hat man ihn nie wirklich gesehen, außer halt in zurückliegenden Fällen, wo er denn seine langen Haare hatte. Ja. Ja. Aber man sieht ja auch sonst seine charakteristischen Haarsträhnen, will ich mal so sagen, die vorne aus der Kopfbedeckung hervorkommen. Ja. ja. Ja, sonst mit langen Haaren natürlich in vergangener Zeit und ich glaube mit Mütze, ohne Mütze, Kopfbedeckung, wird man ihn wahrscheinlich vielleicht noch irgendwann mal sehen. Das kann natürlich sein. Das wäre natürlich so ein. Vielleicht hat er da irgendein Merkmal, das nur ihn auszeichnet oder ich weiß nicht. Sollte er leben. Ja, sollte er leben. Das ist natürlich noch die große Frage. Und wenn er noch leben sollte. Genau, wenn er noch leben. Ja? Nee, red ruhig zuerst. Okay. Wenn er noch reden sollte, dann leben sollte, Verzeihung, dann hat er vielleicht wieder seine langen Haare wieder in der Zwischenzeit. Oder er hat bei dem Autounfall, bei der Explosion, hat er seine Haare eben verloren. Das ist nämlich einen sehr populären Formel-1-Rennfahrer, dessen Schicksal ich hier nicht genauer erläutern möchte, aber. Der Brasilianer? Mag Nein. sein. Ich weiß, okay, gut. Ich weiß nicht, ich weiß die Nationalität nicht. Okay, denkt, okay. Als Hörer könnt ihr euch jetzt was dazu denken, ich will das nicht weiter ausführen. Ja. ja, wir sollten mal einen Formel-1-Podcast machen, nein. Okay. Na, ich finde auch so, die Haare sind so das typische Charaktermerkmal bei den Conan-Figuren. Also an den Augen kann man die ja manchmal wirklich schwer auseinanderhalten. Aber Kogoro hat ja seine zwei Löckchen da vorne. Ran hat ihr Einhorn. Dreieck. Ja, genau. Ja. Sera hat die Wuschelfrisur, also alle haben so charakteristische Haare. Ja, auch Ei hat ja so eine ganz typische Frisur. Auch an den Bärten kann man das eigentlich manchmal ziemlich gut, finde ich, ablesen. Zum Beispiel Megure hat ja so einen Bart, wie, genauso wie Kogoro zum Beispiel auch. Da kann man schon die auch da anhand dessen von anderen Charakteren unterscheiden. Obwohl es natürlich Kogoro und Megure zum Beispiel nicht so andere, es keine anderen Charaktere gibt, die so ähnlich aussehen, aber es geht in die Richtung. Wenn da du ja die beiden gerade nennst, die kann man ja am Bart nur trennen, weil Megures ein wenig dicker ist, also ein dickeres Rechteck, sag ich mal, das durchgeht und Kogoros Mustache unterhalb der Nase unterbrochen ist. Er hat ja diese... So ja. Von der Kopf von, finde ich, sind die zwei ganz unterschiedlich. Megure hat ja eher so einen dicken, runden Kopf und Kogoro hat so einen schmalen, länglich gezogenen Kopf. Und die Kopfform ist da ganz anders auch. Ja, wie wir uns hier an Details festmachen. Okay, nein. Da wir auch gerade eben von den Hüten gesprochen haben, der Hut von Megure, der bewirkt hier auch ein wenig seine Kopfform. Wir haben nicht von Hüten gesprochen, wir haben von Kopfbedeckungen gesprochen. Vergiss das bitte nicht. Ja, genau. Wir haben es eher allgemeiner gehalten, richtig. Die Heiji-Fans werden aufschreien, wenn wir sagen, Heiji trägt einen Hut. Naja. Das stimmt, ja. Aber da sehen wir, dass es eben diesen Charakter gibt, der sogar permanent diese Kopfbedeckung trägt. Bei Megure meinst du jetzt? Bei Megure, genau. Ja, da gab es ja einen speziellen Fall, erinnere mich dran, wo war er da ohne Kopfbedeckung wirklich zu sehen? Ich habe das nicht mehr gut in Erinnerung. In der Vergangenheit hatte er die ja nicht, nachdem diese Narbe vorhanden war. Trägt eben diesen Hut, um sich nicht mehr daran erinnert zu fühlen. Da müssen alle noch mal bei Viva reinschauen, ob... Das, genau. Was das damit auf sich hat. Die Folge habe ich irgendwie noch nicht gesehen. Das also, ist dieser... in der vergangenen Zeit. Ich habe natürlich den Fall schon im Manga gelesen, aber es ist schon Ewigkeiten her, muss ich dazu sagen. Das ist so ein verrückter Wachhauptmeister, der mit seinem Baseballschläger junge Frauen tötet. Ah, ja. Ach stimmt, und, wo Midori genau. auch einen Auftritt hatte. Ja, ja genau, also da haben die Frau. Sich sogar kennengelernt. Kennengelernt, genau. Oha. In der Vergangenheit, ja, genau. Da gab es ja auch dann in späterer Zeit nette White Day Geschenke, muss man dazu sagen. Ja, das ist wieder ein anderer Fall. Jetzt haben wir den Bogen zum Hido City Hotel wieder geschlossen. Ja, da war ich auch ganz fasziniert, dass seine Frau wieder mal aufgetreten ist. Die hat man ja zwischendurch, glaube ich, nie gesehen. Außer beim ersten Fall. Nee, die ist wirklich selten dabei. Also das finde ich immer sehr schade, dass auch solche Charaktere eher selten auftreten und zum Beispiel Kokoro in jedem zweiten Fall eigentlich mit dabei ist. Also, oder die Detective Boys natürlich, Paradebeispiel. Oder auch Subaru Okia ist ja zum Beispiel auch sehr selten zu sehen, wenn man mal sich wenn er mal anschaut. Das Haus verlässt. Ja, vor Angst. Nein. Ja. Oder mal Verkehrsmittel verwendet, dann sieht man auch gerne mal. Ja, das ist aber auch eine andere Geschichte. Genau. Was ich sonst noch zum Band sagen kann, was es aus Japan noch so gibt, also es gab ja in Japan auch spezielle Kapiteltitel, die von EMA ein wenig verändert wurden. Die könnt ihr euch gerne auch alle im Wiki nochmal anschauen, bei der Seite zu Band 73 zum Beispiel hießen die ersten, die Kapitel zum Wächter der Zeit, hießen Wächter der Zeit, Phantom der Zeit und Herrscherin der Zeit übersetzt, was natürlich so eine schöne so ein schönes stilistisches Mittel ergibt. Ich weiß es gerade nicht, wie das heißt, ist mir auch egal, auf jeden Fall alle haben gleichen Aufbau: Wächter der Zeit, Phantom der Zeit, Herrscherin der Zeit. Das wurde in deutsche Version natürlich ein bisschen... Epiffer war das doch, oder? Wie hieß das? Ich weiß was es nicht. Was alles auf den gleichen Dingern endet. Ich weiß es nicht. Also ich sehe ja hier der Geist der Zeit und es endet auch mit der Herrscherin über die Zeit. Ja, das ist ein bisschen komisch, finde ich. Er hätte EMA auch gut die Version der Japaner übernehmen können oder eine ähnliche Version wählen können, finde ich. Also, was hatten die da? Ja, eben Wächter der Zeit, Phantom der Zeit und Herrscherin der Zeit. Also so ein übersetzt... Und EMA hat es ein bisschen noch erweitert mit irgendwelchen Worten, ich will jetzt die Wortgruppe, weiß ich auch nicht. Tötet mich alle dafür. Nee. ja, ansonsten beim Rahmenfall bleibt es eigentlich ziemlich gleich. Ein mordsgutes Rahmen. Von Rahmen und Gift. Ja. Und dann kommt der Durchblick. Das ist natürlich das mit dem Durchblick finde ich sehr gelungen. In Japan hieß das Original die Wahrheit durch das Brillenglas. Das ist natürlich irgendwo auch schon so ein, Spoiler, kann so man fast sagen. Spoiler durch den Kapiteltitel, ja. Kannten wir eigentlich bisher nur vom Anime, ne? Ja, genau, da sind ja die Episodentitel auch immer so gewählt. In Japan vor allem, finde ich, das spoilert. Aber genau. Hier. Ja, ich finde auch. Ja. Wo wir jetzt schon so ein bisschen abschweifen, in der Vorschau wird auch mal gern so ein bisschen gespoilert, finde ich. Da wird dann immer schon gezeigt, wie irgendwie Kogoro schon den Fall auflöst oder schon sagt, du bist der Täter und so. Ja. Oder der Next Hint ist manchmal auch so ein bisschen spoilerisch. Ist ja auch in Deutschland immer so, dass bei aktuellen Kinofilmen oder so immer die besten Szenen schon rausgenommen werden. Das in der Vorschau ist schade, aber naja. Natürlich nimmt man immer die Bombenszene. Verkauft sich besser, ja. Ja, naja. Aber es kommt aber auch vor, dass extra Szenen für den Trailer genommen werden, die aber später nicht im Film auftauchen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Naja. Also haben Sie sowas bei Conan mal? Ich wüsste jetzt gar nichts davon. Das ist eine gute Frage. Das wäre eine fürs Conan-Quiz. Frage 13, nee. Übrigens, Zwischenwerbung, Conan Quiz bald wieder. Ja, das hoffe ich auch sehr. Nun ja, Durchblick ist natürlich hier eine doppelte, wie nennt man das, hat eine doppelte Bedeutung in diesem Fall, also den Durchblickgewinn und natürlich auch den Durchblick durch das Brillenglas, für alle, die den Fall schon gelesen haben. Bei dem Fall mit Sera beim ersten, Jeet Kune Do bleibt Jeet Kune Do. Detektive Vivier ist auch in etwa die gleiche Übersetzung. Falsche Schlussfolgerung hieß im japanischen Original allerdings Seras fahrlässige Schlussfolgerung. Ja, ob man jetzt fahrlässig und falsch synonym verwenden kann, weiß ich nicht. Ja, ich finde es jetzt auch nicht so geschickt gelöst, weil es kommt ja eher so rüber, als würde Sera absichtlich eben diese Schlussfolgerung so sagen. Also, die Schlussfolgerungen von Sera sind ja in diesem Fall auch nicht falsch, muss man dazu sagen. Also, sie sind richtig, es fehlt nur eben der letzte Schritt. Also, ja, genau. Sind sie in gewisser Weise fahrlässig. Obwohl das mit der Rollstuhl fährt, ja, das wäre auch wieder so ein lustiger Wortwitz, den man einbauen könnte. Naja, der Kapiteltitel ist vergeben, kann man sich nicht beschweren. So, kommen wir weiter zum nächsten Fall mit der Hund-Katze-Maus. Ich weiß nicht, welche Tiere das waren. Elefant, glaube ich, und Ratte. Ja, löst den Fall oder stirb, ist der deutsche Titel. In Japan, lass mich eine große Schlussfolgerung hören. Ist ziemlich lang, von daher löst den Fall oder stirb. Klingt natürlich gleich ein bisschen brutal, aber schlagkräftig ja. Und nicht so allgemein schwafelnd. Ja, wir schwafeln auch wieder ein bisschen. Ja, ungewöhnliche Spitznamen hieß im japanischen Original die Regeln für die Spitznamen. Freies Schussfeld hieß möglicher Beschuss aus dem Hinterhalt. Ist auch wieder so ein halber Spoiler, würde ich sagen. Freies Schussfeld. Naja, freies Schussfeld. Ist leider nicht mehr. Ist auch ein Spoiler irgendwie, ne? Obwohl, naja, okay. Ja. Naja. Aber eben nur bis zum Dreiviertel des letzten Kapitels. Danach ist nicht mehr freies Schussfeld. Ja, das war ja schon ein Spoiler für alle, die den Band noch nicht gelesen haben. Aber ich glaube, alle, die es hier hören, haben den Band schon gelesen. Davon kann man ja ausgehen. Das sind ja Conan-Fans. Ja. Band 74 geht es dann ja weiter mit der Auflösung des Falls. Das heißt überhaupt übersetzt unaufgeschlagenes Buch, also das Kapitel. Wenn ihr jetzt da irgendwie einen Spoiler findet, ja, könnt ihr mal irgendwie erzählen in den Kommentaren hier oder so. Ja, wir können es ja leider noch nicht aufschlagen, ist obwohl, ja noch nicht draußen der Film. Wir können ja noch spekulieren, was das heißen könnte. Das ist ja ein aufgeschlagenes Buch eigentlich. Naja, ja, stimmt. Das ist nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist eigentlich kein Spoiler für den Fall an sich so direkt. Also wüsste ich nicht, wie man sich dadurch gespoilert fühlen könnte. Naja. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir auch mal weiter zur Vorschau auf die kommenden Bände, die hier noch so in Deutschland demnächst erscheinen. Ja. Da ist natürlich zunächst mal zu nennen der Band 74, der natürlich erstmal den letzten Fall aus Band 73 aufklärt. Und dann gibt es auch noch einige weitere interessante Fälle, die damit drin enthalten sind. Das möchte ich jetzt noch nicht so viel verraten, weil es sonst auch wieder in die Spoiler-Kategorie eingeht. Wenn ihr das dann genau hören wollt, wir machen auch natürlich noch einen Podcast über Bahn 74. Allerdings könntet ihr euch gerne nochmal, wenn ihr auf Verbindung zu anderen Fällen suchen wollt, könnt ihr euch gerne mal für den kommenden Fall alle Fälle, zum Beispiel Band, ich sag mal Verbände, Band 60, 61, 64, 67. Ich sehe die Parallele, und, ja. Dadurch, dass ich die alle schon auswendig kenne, werdet ihr, glaube ich, irgendeinen Zusammenhang schon jetzt erkennen. Okay. Und, ja, es empfiehlt sich sonst auch nochmal in Band, ich glaube, 51 und 55 reinzuschauen. Und dort die entsprechenden Fälle, die so markant sind. Am besten, ihr lest den ganzen Band nochmal. 51? Ich erinnere mich an 51 immer nur an Goro. Ach, jetzt hast du schon alles verraten, Mensch. Oh, ist ja nicht mehr lustig. Ach so. Okay, oh Mann, tut mir leid. Okay, das war jetzt der Spoiler, ja, der nicht gespoilert werden wollte. Naja, sowas kommt vor. Ja, dann geht es weiter mit einem Fall, in dem ein, ich sag mal, Charakter mit einer etwas unterschiedlichen Hautfarbe und einer Kopfbedeckung, dessen Position der entsprechende Charakter um 180 Grad immer manchmal dreht, der taucht da in diesem nächsten Fall auf. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal drauf vorbereiten. Da hättest du auch gleich den Namen sagen. Dafür gibt es nicht viele, die auf die Beschreibung zutreffen. Ich will raten, wer ist es? Ja, vielleicht dreht ja Sera auch die Kopfbedeckung um 180 Grad. Nee. Aber sie hatte nicht die Hautfarbe, na gut. Stimmt. Apropos Hautfarbe, ich glaube, da kommt noch jemand, ne? Nee, den du jetzt meinst, der kommt in, ja, okay, in den Band noch nicht. Ja. Wir sprechen in Rätseln. Ja. Ihr solltet nicht zuhören, was wir hier schon alles halb spoilern. Naja, auf jeden Fall gibt es einen sehr interessanten Fall. Und was auch sehr interessant ist, ihr könnt euch gerne nochmal den Fall mit Seit wann Spliss, also den Fall, der in Band 58 kam, der ist, spielt eine etwas, ich will sagen, der würde sagen, der ist ja etwas wichtiger, um den Fall auch ja gut zu verstehen. Also Band 58 ist hier die Empfehlung, nochmal ein bisschen da lesen. Ich meine, es war ja Ende Band 58 war der Fall mit Seit wann Spliss. Ja, der empfiehlt sich dann. Unser Sportsmann Camel. Ja, genau. Das der gerne das die Treppen rauf und runter rennt, ne? Das haben an seiner Lieblings. Alle Charaktere verraten, die hier drin vorkommen. Ja, Ende des Bandes kommt Bring auch, my tux. Ja, genau. Ende des Bandes kommen noch ein paar Kommissare oder ein paar Polizisten aus Nagano zum Zug. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal den Fall mit der roten Wand und dem, ich meine, wie hieß dieses japanische Dings da in Band, war auch Band. Kurin-Kazan? Ja, genau, ja, unser Japan-Experte hier. Band 57 und Band 65 sind das. Die könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Da seid ihr dann auch gut beraten, wenn ihr das tut. Ja. Ja, jetzt haben wir wirklich, glaube ich, alle genannt, bis auf die Fallcharaktere. Und Conan und Ran und Kuguru oder wer immer vorkommt. Ja, ich muss sagen, also die Sachen in Band 74 habe ich noch gar nicht wirklich so richtig ausführlich erörtert oder deswegen habe ich mir hier einige Fehler erlaubt beim Spoilern. Ja, macht ja nichts. Ich denke mal, die Hörer werden das eh verkraften. Naja. Und die anderen können es gerne auskosten, die es schon wissen. Ja, okay, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal, ich will jetzt nicht so sehr auf den Band 74 eingehen. Was sonst noch kommt, ist eben auch der Kaito Kid Manga in der Neuauflage in der japanisch sogenannten Treasured Edition. Da wird es dann Kaito Kid ab Oktober, also schon ab kommenden Monat, erscheint der erste Band. Der zweite erscheint dann, meine ich, im November, also im monatlichen Rhythmus. Und dann, also gleichzeitig auch mit dem Band 74 dann im November. Und dann im Dezember Band 3. Und ich meine, im Februar kommt dann erst Band 4. Ich bin mir aber allerdings nicht ganz sicher. Ich meine, es war so. Ja. Was zudem noch kommt, ist der Sonderband zur Organisation, den ich sehr empfehlen kann. Der erscheint im März 2013. Und den hast du wahrscheinlich schon auf Japanisch, nicht? Ja, genau, den habe ich immer noch auf Japanisch. Und kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen und sollte man sich auf jeden Fall anschaffen. Soweit zur Planung. Also ich kann nochmal alles chronologisch in der zeitlichen Reihenfolge auflisten. Jetzt haben wir September. Im Oktober kommt dann der Band 1 der Neuauflage von Kaito Kid. Im November kommt dann Band 2 der Neuauflage von Kaito Kid und zeitgleich auch noch der Band 74 von Detective Conan. Dann im Dezember Band 3 der Kaito Kid Treasured Edition. Ah, nee, Band 3 kommt im Januar nach der EMA-Seite. Ah, okay, im Januar. Dann kommt er im Januar 2013 und im Februar dann aber Band 4, richtig? Ja. Genau, genau. Ja. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, also zu Weihnachten nochmal den dritten Band schnell raushauen, aber der kommt dann doch erst im Januar. Ja, und Band, der Sonderband zur Organisation kommt dann im März 2013. Das ist ja schon das kommende Jahr. Ja, und ich meine, im war Band 75 schon angekündigt? Ich meine nicht, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, hier, ich glaube. Ich lese gerade im Wiki April 2013. Das wäre natürlich schön, wenn das stimmen würde. Soll man sich nochmal, welcher Band? 75. Ah, okay. Dann hätten wir jeden Monat eigentlich ein Band mit Kaito Kid zusammen. Bis eben auf Dezember und ja, stimmt, Januar ne? auch? Nee. Doch, ja, also. Januar kommt der dritte, ja. Wir haben in jedem Band, in jedem Monat eigentlich irgendwas. Es ist schon erstaunlich, dass wir damals Pausen von bis zu einem halben Jahr hatten. Jetzt, ich glaube, zweimal hatten wir das schon. Und jetzt kommt auf einmal fast ein halbes Jahr hintereinander jeden Monat was. Naja. Und auch noch doppelt dazu, muss man sagen. Also. Naja. Ja, also sind wir schon glücklich jetzt über die Winterzeit. Ja, wir haben ja auch noch Band, Band sage ich schon, Film 15, der jetzt im September auch noch erscheint. Also Detective Conan ist hier viel los und wir werden da auf jeden Fall auch euch hier im Podcast auf dem Laufenden halten. Und ja. Ja, und für diejenigen, die gerne mehr wissen wollen, was sie eigentlich in den Kaito Kid-Bänden erwartet, was da eigentlich beinhaltet ist, die können auch gerne mal im Detective Conan Wiki vorbeischauen, da gibt es einige Artikel dazu, können sie schon mal reinlesen. Ja, genau. Na, oder dazu machen wir doch bestimmt auch noch einen Cast, nicht zum Kaito Kid Sonderband. Ja, genau. Also zu den Neuauflagen. Kaito Kid Bänden wird auf jeden Fall immer jeweils ein Podcast folgen und da werden wir euch dann auch wie gewohnt bei den Detective Conan Bänden auf den Laufenden halten, was denn da drin kommt. Vielleicht nicht mit zwei Podcasts, aber einer ist auf jeden Fall immer drin. Ja. Genau. Ich würde sagen, dann sind wir auch schon so gut wie am Ende angekommen heute oder. Wollt ihr noch irgendwas nachreichen zu Band 73? Vielleicht mit der Falltür auf der Seite, das ist immer ein beliebtes Thema hier. Nein. Doch, vielleicht. Vielleicht ließe sich. Wir ja schon das meiste im Hauptcast jetzt durchgesprochen. Ja. Jetzt nur noch alles ergänzt ein bisschen. Genau, also wenn ihr noch ein paar Bewertungen zu den einzelnen Fällen haben wollt, könnt ihr euch den ersten Podcast nochmal gerne anhören. Die Bewertungen sind bei uns eigentlich gleich geblieben. Wir haben vor dem Podcast nochmal kurz diskutiert, was wir denn für Bewertungen abgegeben haben. Also generell sind die jetzt immer noch eigentlich ziemlich gleich, auch nach, wie lange ist der Band jetzt schon raus? Einige Monate. Also hat sich an der Bewertung nichts getan, auch durch die Zeit hat sich, Wächter der Zeit, hat sich ja nichts verändert bei der Bewertung. Das ist ja manchmal so, dass man einen Fall liest, findet den richtig schlecht und dann, wenn man ihn noch zwei, dreimal wieder liest, irgendwann wird der einfach besser. Oder kann auch sein, dass es einen guten Fall gibt und der wird immer schlechter, je häufiger man den selber liest. Also das zum war Beispiel dieser Bring My Tax-Fall, über den wir vorhin geredet haben. Ja. Fand ich am Anfang fürchterlich, weil er diese Handlung mit der schwarzen Organisation unterbrochen hat. Aber ja. Mittlerweile ist er irgendwie in meinem Kopf drin. Also der hat ja irgendwas. Bring My Tax und Sid seit wann Spliss? Das sind Spliss, so einprägsame Worte. Und auch, dass Jody da mit Andrew Camel zusammen ja. auftaucht und Camel da im Treppenhaus läuft. Also das ist so ein charakteristischer Fall, den muss man einfach irgendwie kennen, finde ich. Ja, und warum läuft er da? Weil irgendwie da in der Nähe sein Lieblingsdrink zubereitet wird, irgendwie so ein Saft, weiß ich nicht. Ja, und er lief da ja so schon, eine Limonade. Er lief da ja schon vor 2 Jahren immer regelmäßig, als er noch als er versagt hat. Als er Shuichi Akai aus der Organisation geworfen hat, der da undercover aktiv war. So, jetzt haben wir auch ein bisschen Hintergrundinformationen über die Handlung hier reingebracht. Ist ja schön. Dem älteren Mann, der auf dem Stuhl saß, sei Dank. Ja, genau. Ja, und noch einmal zu dem Bildchen am Buchrücken, sagt man. Ein Stichwort und schon haben wir wieder 10 Minuten mehr Aufnahme. Richtig. Die Falltür, ja. Ja, genau. Also da findet man doch auch eine Parallele mit der Brille. Ich glaube, Conan hat nicht in dem Fall den Durchblick. Nee, das glaube ich auch. Ach ja. Wobei, die Brille braucht ihr jetzt eigentlich auch nicht. Naja. Die fällt ja mit runter am Ende. Ja, das stimmt. Vielleicht. Ja, und vielleicht noch erwähnenswert wäre Dr. Monk. Obwohl... Ach so, das Detektivlexikon. Genau, einfach mal nochmal zu erwähnen, auch wenn wir ihn schon mal beim letzten Mal ein wenig über ihn gesprochen haben. Ich muss aber nochmal sagen, also Conan hat ja eigentlich sehr wohl den Durchblick. Er braucht ja die Brille eigentlich ja gar nicht. Die ist ja mit... Ja, genau, Syracuse. Ja, genau, die ist ja mit Fensterglas oder... Oder mit Radarbrillenglas. Ja, Radarbrillen. Ja, genau, diese... Ich frag mich immer noch, wie diese Radarbrillen... Symbole darauf kommen. Naja, ist und ich frage mich, ob er noch immer die Panzerglasbrille hat im Film 4. Oder wo war das? Ach ja, genau. In einem, mit der rechten Auge-Killerin. Das war der Killer in ihren Augen, Film 4, meine ich. Genau, Scorpion oder wie heißt die Person? Naja. Ja, genau, wo das da die Verfolgungsjagd im Tropical Land gab und dann am Ende... Das war das nicht. War das nicht der, das war der Film? Nein, das war der Fall mit diesem alten russischen Zaren, mit dem Schloss. Und, das ist natürlich... war es der dritte. Genau, mit Kaido Kid, der da irgendwie sinnloserweise aufgetaucht ist. Egal. Genau, mit der Chinesin. War das da? Okay, gut. Die eigentlich eine Russin ist oder zumindest russische Abstammung hat, ja. Naja. Gut. Sollen sich weiter interessieren, wir schweifen ab und damit ist dann der 49. Podcast auch schon beendet, würde ich sagen. Merkt euch die Zahl. Ja, nächstes Mal gibt es natürlich einen speziellen Podcast, ist der 50. Wir hoffen, dass wir da irgendwas Gutes auf die Beine stellen können. Wenn ihr Anregungen, Anmerkungen habt, könnt ihr es gerne hier in die Kommentare schreiben. Sonst sind wir auch auf... Facebook zu finden, Conan News hatte ich schon erwähnt, Twitter als Conan News, bei iTunes ist unser Podcast kostenlos zu haben, bei podstarpodcast.de auch, was bleibt uns noch zu sagen, hört euch den Cast zu Band 73 nochmal an, hört euch diesen noch ein zweites Mal an und, da alle guten Dinge drei sind, auch ein drittes Mal. Und in diesem Sinne sage ich dann, habe ich irgendwas vergessen? Nee. Sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns, auf Wiederhören. Alles klar. Soll ich jetzt auf Stopp drücken?